Herzlich willkommen zur letzten Abendlandung im Jahre 2020 mit Jean-Marie Dur am Mikrofon und einer bunten Überraschungstüte an Klängen im Gepäck. In den letzten Monaten habe ich ein paar kleine Auszeiten genommen und jetzt geht es wieder frisch aufgetankt weiter hier im Kashmir Radio. Mit dabei sind heute unter anderem Orphan Fairy Tale, Tibor Zemtsö, Nicolas Jarre, Stimming und Lambert, Morita Vargas, Beverly Glenn Copeland, Felbem, Jim Arouk und einige andere tolle Musikerinnen und Musiker. 1970 kam ein Film in die Kinos, der als letzter bedeutender Film der tschechoslowakischen Neuen Welle gesehen wird und der gleichzeitig einer der herausragendsten ist. Es ist ein märchenhafter, surrealer Film über das Erwachen der Sexualität mit Folk-Horror-Elementen und einer bemerkenswerten Filmmusik. Valerie Artiden Divu heißt der Film, Valerie und die Wunderwoche auf Deutsch. Der Regisseur ist Jaromil Jerez und der Komponist der wundersamen Musik ist Luboš Fischer. Neben Zdeněk Liška, der bekannteste Filmkomponist der Tschechoslowakei, der über 300 Filmmusiken komponiert hat, von denen die wenigsten den Weg auf einen Tonträger gefunden haben. Wir hören jetzt von dem Valerie Soundtrack das Stück The Magic Yard. Please come. stroke as gentle as a feather. I'll catch a rainbow from the sky and tie the ends together. Zwei Soundtrack-Stücke hörten wir, zuerst The Magic Yard von Lubosch Fischer und danach Willow's Song von Paul Giovanni. Was beide Stücke miteinander verbindet, ist, dass sie Stücke von zwei bemerkenswerten Filmen des Folk-Horror-Genres sind, nämlich Valerie and Her Week of Wonders, Original Valerie a ti den Divu von Jaromír Jiřes aus dem Jahre 1970 und The Wicker Man von Robin Hardy aus dem Jahre 1973 mit Christopher Lee in seiner besten Rolle. Zwei wirklich tolle Filme mit ganz ausgezeichneten Soundtracks, wie wir gerade gehört haben. Nach diesem cineastischen Anfang der 70er begeben wir uns jetzt zu einem ganz frisch erschienenen Album. Nicolas Jarre hat dieses Jahr gleich zwei neue Alben veröffentlicht. Eines ist Telas mit vier Stücken, die jeweils um die 15 Minuten lang sind. Und das andere ist Cenizas mit eher kürzeren Stücken zwischen 3 und 7 Minuten Länge. Auf beiden Platten zeigt sich Jarre von seiner experimentellen Seite und besonders auf Cenizas sind ein paar wirklich tolle Kompositionen zu hören. Von dieser LP hören wir jetzt Garden, das ein klein bisschen an FX Twins Klavierstücke auf dessen Drugs-Album erinnert. Thank you. Aeolus von Orphan Fairy Tale, a.k.a. Eva van Deuren, von ihrem neuen Album, das vor kurzem auf dem belgischen Label Krak erschienen ist. Eva van Deuren spielt unter anderem keltische Harfe, die bei diesem Release besonders zur Geltung kommt. Der Name des Stückes Aeolus spielt auf den griechischen Gott des Windes an, nach dem auch ein bestimmtes Instrument benannt ist, nämlich die Aeolsharfe oder Windharfe, die aber eher eine Zitherart als eine Harfe ist. Seit 15 Jahren benutzt Eva van Deuren den Künstlerinnennamen Orphan Fairy Tale und hat seitdem 17 Alben veröffentlicht, die meisten auf Kassette und CDRs, aber auch einige andere auf Vinyl, zum Beispiel auf Ultra Eczema, Blackest Rainbow, Aguirre Records und ihr letztes Album, von dem das Stück ist, das wir gerade hörten, auf dem belgischen Krak-Label. Eine Musikerin, die ebenfalls oft eine Harfe spielt, beziehungsweise auf jeden Fall in der Vergangenheit gespielt hat, ist Cécile Schott, a.k.a. Colleen. Auf ihrem ersten Album für das Leaf-Label Everyone Alive Wants Answers von 2003 arbeitet sie viel mit Loops, und wir hören von diesem Album jetzt das Stück Ritournelle, das durch diesen Titel, der so viel wie Wiederkehr heißt, schon auf dieses Loopen anspielt. Thank you. Rita Vargas mit dem Stück Berniza vom Album 8 oder 8 oder 8, das vor kurzem auf Hidden Harmony Recordings erschienen ist. Morita Vargas ist eine argentinische Künstlerin, die in Buenos Aires lebt, die in einer eigens erfundenen Sprache singt und Instrumente wie Kalimba, Harmonika, Synthesizer, Flöte, Tamburin, Chaichas und Cajon spielt, um uns in ihre traumhafte Welt einzuführen. Den Titel des Albums Ocho hat sie gewählt, weil die 8 in numerologischer Sicht die Transition zwischen Himmel und Erde bedeutet und auf die vielen möglichen Metamorphosen hindeutet, die im Menschen potenziell angelegt sind. Das Album ist ursprünglich 2018 als CDR veröffentlicht worden und ist jetzt auf Vinyl auf dem ganz neuen estnischen Label Hidden Harmony Recordings neu erschienen. Ihr hört die Abendlandung im Kashmir Radio mit Jean-Marie Dur am Mikrofon. Weiter geht es jetzt mit Alex Sowinski. Der ist besser bekannt als Drummer der mittlerweile leider sich aufgelöst habenden kanadischen Band Good Good Not Bad. Unter dem Namen Arrangement ist letztes Jahr eine Maxi von ihm erschienen mit trippigen, loopigen Tracks. Einer heißt Coconut Mango und den hören wir jetzt. Thank you. So Blasé von The Red Crayola von ihrem Album Hazel von 1996. Es gibt wenige Bands, die so lange schon dabei sind und die sich nie haben verlocken lassen, die Ecken und Kanten zugunsten eines massenkompatibleren Sounds loszuwerden. The Red Crayola wurden 1966 von Mario Thompson ins Leben gerufen und machen bis zum heutigen Tag Musik. Bis auf das konstante Bandmitglied Thompson hat die Band die unterschiedlichsten Besetzungen gehabt und unter anderem gehörten dazu Gina Birch von The Raincoats, John Fahey, Jim O'Rourke, David Grubbs, der deutsche Maler Albert Oehlen, John McIntyre von Tortoise und Steve Cunningham unter anderem. Vor 3 Jahren hat das großartige Seance Center Label eine Kassette von 1986 wieder veröffentlicht, auf der minimalistische New Age Musik und frühe Detroit Techno-Experimente sich treffen. Keyboard Fantasies ist das Album von Beverly Glenn Copeland, einem Musiker und Transgender-Aktivisten, der in Kanada auch bekannt ist für seine Auftritte in der Kindersendung Mr. Dress-Up. Und wir hören jetzt von Beverly Glenn Copeland, von seinem Album Keyboard Fantasies, das Stück Sunset Village. Thank you. Wir hörten gerade einen Ausschnitt von Jim O'Rourkes fantastischem 2009er Album The Visitor, auf dem ein einziges 38 Minuten langes Stück zu hören ist. Eine Reise durch verschiedene Atmosphären und Musikstile, von Folk über Prog bis zu Country und Minimalismus. Der holländische Musiker und Produzent Eelco Topper, a.k.a. Felben, hat zwei Platten auf Soundway Records veröffentlicht, auf denen er jazzige Sketches vorstellt, die er mit einem 4-Track-Recorder aufgenommen hat. Die erste der beiden LPs heißt Tape 1/Tape 2 und davon hören wir das Stück Birkelunden, das ist norwegisch und bedeutet übersetzt Birkenhain. Thank you. Dominique Dumont mit dem Stück Henry's Dream vom Sampler Errata, der 2017 auf Kid Records als Tape erschienen ist. Der Text des Labels dazu, ich zitiere, Errata is a collaboration with the Swedish magazine Tim Glaset, bringing together Kid artists with friends and musicians we greatly admire. This album celebrates sound made in error, from bungled interviews to accidental recordings and forgotten doodles. Von Dominique Dumont ist übrigens gerade auch ein neues Album erschienen auf dem Leaf-Label. Es heißt People on Sunday und davon werden wir vielleicht in einer anderen Sendung im kommenden Jahr etwas hören. Ihr hört die Abendlandung im Kashmir Radio heute mit einer bunten Mischung an schöner Musik zum Jahresausklang. Die beiden Hamburger Musiker Stimming aka Martin Stimming und Lambert aka Paul Lambert haben 2018 ein Mini-Album auf dem Cryptox-Label veröffentlicht, das auch gut auf Nicolas Jarre's Other People-Label gepasst hätte, vom Sound her. Ein Track von den beiden ist dann im vergangenen Jahr auf dem sehr spannenden Sampler Jazz Crowd Futurisms erschienen. Der Sampler kam ebenfalls auf Cryptox heraus und versammelt neben Stimming und Lambert auch Niklas Wand, dessen Debüt gerade eben auch auf Cryptox erschienen ist. Dann das Andromeda Mega Express Orchestra, Onom, Ogebo and Disco Jumpers, Toresh und viele mir bisher unbekannte Bands und Künstlerinnen. Wir hören jetzt aber The Little Giant von Stimming und Lambert. Thank you. Auf einmal musste ich singen. Und ich wusste nicht, warum. Doch abends weinte ich bitterlich. Es stieg aus allen Dingen ein Schmerz. Und er ging um und legte sich auf mich. Heinz Becker, Karl-Heinz Stegmann und Isabel Stäumer waren das mit dem Stück Abends von der 1987er LP Ich träume so leise von dir, von der eine kleine Auswahl an Stücken auf einer Compilation 2016 auf Music from Memory wieder veröffentlicht wurde. Heinz Becker ist Trompeter, Flügelhorn- und Waldhornspieler und hat in verschiedenen Jazzgruppen in der DDR mitgespielt, unter anderem im Manfred-Ludwig-Sextett, im Rundfunktanzorchester Berlin, im Hans-Rempel-Oktett und in Manfred Krugs Backing Bands. Und in den frühen 80er Jahren lässt er sich dann in der BRD nieder in Wuppertal und veröffentlicht seine Musik unter anderem auf Peter Brötzmanns FMP-Label, auf dem auch sein Debütalbum Pan, vielleicht Tau, herausgekommen ist, auf der er dann auch eine Panflöte spielt. Ein Jazzmusiker einer jüngeren Generation ist Nat Burchill, der seit seinem 2009er Debüt Akhenaten einen von John Coltrane, Pharoah Sanders und Sun Ra inspirierten Jazz spielt und auf Matthew Halsall's Gondwana-Label bereits 9 Alben veröffentlicht hat, ebenfalls aber auf Jazzman, Tradition Discs, Sound, Soul and Spirit Records LPs herausgebracht hat und dieses Jahr auf seinem eigenen Label Ancient Archive of Sound die großartige LP Mysticism of Sound. Er hat die Platte während des ersten Lockdowns in diesem Jahr aufgenommen bei sich zu Hause im Norden Englands, hat alle Instrumente selbst gespielt, sich sogar einen Synthesizer gekauft, obwohl er dieses Instrument nicht wirklich mag, außer bei Sun Ra, sagt er. Es ist ein Solo-Album im wahrsten Sinne des Wortes. Sogar das Plattencover hat er selbst gemacht. Wir hören von dieser tollen Platte jetzt das Stück Cosmic Visitant. Thank you. Museum of No Art, a.k.a. Mona Steinwieder, war das mit dem Stück Form and Focus vom Album Museum of No Art, das diesen Sommer auf dem kanadischen Seance Center Label erschienen ist. Gleich sind die 90 Minuten der letzten Abendlandung in diesem Corona-Jahr vorbei. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns wieder in 4 Wochen hier im Cashmere Radio, dann mit einem Special zu einer tollen Band aus UK, nämlich Pram. Mein Name ist Jean-Marie Dur. Ich wünsche euch einen friedlichen und entspannten Jahreswechsel. Das heutige Abschlussstück ist Let's Go Out and Dance von Tibor Semtsö von seinem Album Snapshot from the Island von 1987. Gute Nacht, Ahoi und Shalom. Thank you.